Noch ein wenig Arbeit, Kampf und Last. Nur noch ein wenig Tränen, dann die Rast. Dann Sieg und Herrlichkeit bei meinem Herrn. Ja, ewige Freude, du bist nicht mehr fern. Tage schwinden schnell, die Zeit entflieht. Bald stimm ich droben ein ins neue Lied. Als Jesu Blut erkauftes Eigentum, sing ich des ewigen Königs ewigen Ruhm. Bald ist das Erdentagewerk getan. Welch sel'ge Scharen gingen schon voran. Am goldenen Tore harret Jesus mein. Wie köstlich wird der Tag der Heimkehr sein.